Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen, am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Hier geht es um Hörspielkrimis aus den Radioarchiven, um Funkgeschichten aus einer Zeit, in denen das Radio noch so geheimnisvoll schien und Unterhaltungshörspiele eine Besonderheit waren. Diese historischen Sendungen können nur aus den Wellen der ARD-Anstalten kommen, beziehungsweise aus dem Deutschlandfunk Kultur, denn dort finden sich Radioschätze aus der künstlerischen Epoche, die wir hier vorwiegend abbilden wollen, aus dem Mono-Zeitalter. Stell doch das Radio ein. Ach, lass doch diese alte Spieldose. Genau, damals, als man das Radio noch Spieldose genannt hat. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Krimi für Sie. Da lohnt sich das Einschalten. Und der kommt von dieser Welle. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk stellt das Funkfundstück der Woche, denn der MDR verwaltet die Tonarchive des Radios der Deutschen Demokratischen Republik. Und wussten Sie eigentlich, wo dort die vielen kleinen Radios herkamen? Kennen Sie dieses Gehäuse schon? Einfach und geschmackvoll in der Ausführung enthält es ein kleines Wunderwerk unserer volkseigenen Rundfunkproduktion. Alle 4 Minuten verlässt ein Kleinempfänger das Fließband. Die Serienproduktion bei Phonetica läuft auf vollen Touren. Dank der Leistungssteigerungen und Normerhöhungen unserer Aktivisten kostet er nur 96 Mark. Die Phonetica-Werke in Berlin-Weißensee, ein Werbespot aus den späten 1940er Jahren. Es gab sie nur bis 1950, dann wurde sie der Vereinigung der volkseigenen Betriebe zugeführt. Das Hörspiel, das wir nun vorstellen möchten, wurde am 1. November 1962 im Berliner Rundfunk urgesendet. Es heißt... Der Tod ist kein Geschäft. Ja, der Tod ist kein Geschäft. Ein Krimi mit einem kraftvollen Titel. Eine Gangstergeschichte aus den USA, perfekt besetzt mit Stars aus der DDR. Gerd Biever, Erik S. Klein, Paul Lewitt und Walter Niklaus sind etwa dabei. Aber um Der Tod ist kein Geschäft rankt sich ein kleines Geheimnis. Der Tod ist kein Geschäft wurde bereits ein Jahr vorher, 1961, aufgenommen. Der Autor heißt Max Messer und den hat es nie gegeben. Es ist ein Pseudonym des Dramatikers Heiner Müller. Es wurde sein einziges Kriminalhörspiel. Heiner Müller galt in der DDR als Theaterenthusiast. Manche seiner Schauspiele hatte er jedoch ursprünglich fürs Radio geschrieben und dort ausprobiert. Die Korrektur etwa wurde 1958 im Rundfunk der DDR produziert. Die Anerkennung, die ihm zu dieser Zeit zuteil wurde, war nur von kurzer Dauer. Im April 1959 kam es zu programmatischen Veränderungen im Kulturleben der DDR, ausgehend von einer Konferenz, die damals im elektrochemischen Kombinat Bitterfeld abgehalten wurde. Der sogenannte Bitterfelder Weg sollte die sozialistische Kulturpolitik der DDR verändern und die, Zitat, Entfremdung zwischen Künstlern und Volk überwinden. Für Heiner Müller bedeutete es, dass die Kulturbeauftragten der SED seine Werke sezierten und als nicht bühnentauglich einstuften. Walter Ulbricht, damals an der Spitze des Zentralkomitees der SED, nannte Heiner Müllers Werke didaktisches Lehrtheater. Figuren, die sich die Staatsführung wünschte, also Leitbilder einer konformen Ideologie, wollte Heiner Müller nicht in seinen Stücken bedienen. Der Konflikt lag offen zutage. Dann kam das Jahr 1961. Heiner Müllers Drama Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande soll nach langer Entwicklungszeit endlich im Deutschen Theater Berlin uraufgeführt werden. Wie so oft geht es um seine zentralen Themen Machtmissbrauch, politisches Kalkül und Verrat. Die Premiere von Die Umsiedlerin findet auch statt am 30. September 1961 und damit fällt sie in die Zeit kurz nach dem Mauerbau im August. Wie viele andere erhoffte sich Heiner Müller damals einen kulturpolitischen Dialog, doch der kommt nicht. Stattdessen wurde in den Schaltstellen der Macht noch entschiedener gegen die Gegner der DDR vorgegangen und zu denen gehörte plötzlich Heiner Müller.